Glück. Ich zerfick diese Hofs weg, wo damals Handschellen waren, ist heute ne Rolex. Business mit Cocaine, Mucke, Vögeln, Cash. Ich hab ungeschützten Sex, denn ich fick Hundesöhne weg. Ey, siehst du, wie ich Ikonen fick? Das Benzin ist bleifrei, die Pistole nicht. Ich fick ein paar Stock, schwule G's heute. Du bist kein Breakdancer, doch du bist B-Boy. Bin Boss und der schießt euch, verteile Kugeln. Und bin ich im Knast, will keiner mit Seife duschen. Kleine Huren, die reiche Eltern haben. Was ist mit denen? Schicke ich mit einer Schelle schlafen. Bleib Gangbanger wie Benzema und schlage dich zum Arzt. Ich bin zwar nicht auf Diät, doch jetzt hab ich den Salat. Farid und Antoine ziehen Koks durch die Nase. Bitte einmal Happy End ohne Massage. Ey yo, mein Körper ist bulletproof. Ich bin aus Titan. Liebeskummer kenn ich nicht, Bitch. Ich bin aus Titan. Mein Herz pumpt im Gefrierpunkt. Ich bin aus Titan. Hey, ich bin aus Titan. Hey, ich bin aus Titan. Genital aus Stahl, Muskeln aus Titan. Wir machen dich dem Erdboden gleich wie Camouflage. Mein Herz pumpt im Gefrierpunkt. Ich bin aus Titan. Hey, ich bin aus Titan. Hey, ich bin aus Titan. Weil du wie ein kleiner, dreckiger Hurensohn rappst, hast du wie Schwulen treffst. Keinerlei Weiber, leider nur Cybersex in Computerchats. JPG, Zukunftsrap. Wir gagbagge die Szene, kommen mit Viber-Retters rein und vertreiben Rapper wie Groove Attack. Ja, besser flieh, wenn die Gang kriegt. Ich schieß dir dein Antlitz, gezielt weg, du Punk-Bitch. Mein Bizeps entstand nicht durch Eiweiß und Hantelstämmen, sondern durch Geldsäcke in Reifeisenbanken schleppen. Breit links am Handgelenk, wir brauchen die Moneten und hauen dieses Tape hier deshalb raus wie deine Zähne. Gib mit einem Schwuchtelvater Dritte, heb der schwach gebaute, krasse Lauch. Ein Wattebausch, er leitet der Muskelfaserrisse. Ich bin cool und bedauer nicht, zeig ich Groupies im Powerdick. Sieht man feuchte Pussys, wie wenn deine Crew in der Sauna sitzt. Wir fahren vor im Ferrari, Hupen und deine Mar kommt natürlich. Die hat stets gehorcht wie die Stasi. Ey yo, mein Körper ist bulletproof. Ich bin aus Titan. Die